Meine Zuhörer, der erste Satz der vierhändigen C-Dur-Sonate von 1824, dem sogenannten Grand Duo, ist, wie wir gehört haben, eine in sich abgerundete Totalität. Es ist, als sei von ihm der ganze Kreis des Lebens umrissen, des realen und des als Möglichkeit aufscheinenden Lebens. Und seine Quintessenz ist nicht ein resignierendes So ist es, sondern die gegen alle Widerstände bewahrte Utopie. Wir kommen nun heute zum zweiten und dritten Satz des Duos. Die Frage, wie kann es weitergehen, stellt sich vor dem zweiten Satz viel dringlicher als etwa vor der Durchführung des ersten Satzes. Denn der erste Satz war ja keineswegs im Ganzen gesehen eine Initiativgestalt, sondern etwas wie eine endgültige Erleuchtung. Und doch ist er nur das erste Kapitel der großen Erzählung des Ganzen. Sehr ähnlich stellt sich übrigens das Problem der Fortsetzung auch in der letzten Klaviersonate in B-Dur. Wir haben zu fragen, was erlebt das Subjekt der Erzählung nach den ungeheuren Visionen des ersten Satzes weiter? Hören Sie hier zunächst einen Teil des zweiten Satzes. Im zweiten Satz fällt nun zunächst auf, dass jedenfalls aufs erste Hören keines der Themen im Band des ersten Satzes zu stehen scheint. Vielleicht wäre es hier erlaubt, psychologisch zu reden. Das Oberbewusstsein dieser Musik zeigt keine direkte Prägung durch die mächtigen Gedanken, die im ersten Satz artikuliert wurden. Und doch macht uns der Charakter des Hauptthemas hier nachdenklich, als sei im musikalischen Unterbewusstsein eine andere Strömung wirksam. Das Thema des zweiten Satzes lautet: Der Bau dieses Themas ist sehr eigenartig. Es beginnt regulär achttaktig, aber bereits sein zweiter Teil zählt 12 Takte. Und dazu kommen noch 5 Takte nach Hall. Der Klang ist in reinen Quartettsatz durchsichtig gehalten. Und wie satztechnisch hier auf ein nicht vorhandenes Instrumentarium Bezug genommen wird, so scheint auch die weit ausgesponnene Melodik nicht selbstgenügsam, sondern gleichfalls auf etwas nicht Vorhandenes, das heißt auf etwas schon Vergangenes, bezogen zu sein. Wir sagen, dass man Erinnerungen nachhängt, und eben dieses Nachhängen scheint hier für den musikalischen Ausdruck bestimmend zu sein. Die melodische Struktur ist unter anderem von sich wiederholenden Melodieelementen auffällig geprägt. Es sind vor allem 2 Motive, die wiederkehren. In variierter Gestalt und außerdem beide Elemente wirken nicht initiativ. Von ihnen geht keine Zukunftsenergie aus, sondern sie klingen endend, erinnernd, was durch die Wiederholung noch unterstrichen wird. Sie sind bei allen Auftritten dieses Themas deutlich als dessen Kern zu erkennen, der den Charakter der ganzen Melodie bestimmt. Aber welcher Erinnerung nun hängt das erlebende Subjekt hier vielleicht unbewusst, verschlüsselt nach? Da ist zunächst die Tatsache, dass das erste Motiv mit dem Terzfall endet und dieser bestimmte ja das Hauptthema des ersten Satzes wesentlich. Es sind die beiden ersten Töne des ursprünglichen Themas, mit denen das des zweiten Satzes endet. Bitte vergleichen Sie. Aber ein solcher Gleichklang eines Intervalls von einem Satz zum anderen würde natürlich für sich noch keine Verwandtschaft begründen. Sie wird erst durch die Verwandtschaft des zweiten Motivs aus unserem Thema mit der Substanz des ersten Satzes wirklich gestützt. Aber auch diese liegt nicht zutage, sondern ist untergründig. Aus dem Motiv geht durch Umstellung nur zweier Töne, nämlich das hervor, woran sich das Subjekt hier erinnert, nämlich den Hauptgedanken des ersten Satzes. Das Motiv ist deutlich bezogen auf das Thema hat mithin zum Inhalt, dass das, wovon hier berichtet wird, schon unwiederbringlich vergangen ist. Es ist, wie so manche Themen Schuberts, man denke wieder an das der letzten Sonate, sozusagen nachgeschichtlich. Das unterstreicht auch der Schluss des zweiten Satzthemas, sein langer Nachklang und sein Nachleuchten ganz besonders. So steht hier wieder einmal eine Endgestalt am Beginn dieses Satzes. Wie kann von hier aus Fortsetzungsinitiative entstehen? Wieder ein Wie soll es weitergehen? Wohl nur dadurch, dass das zweite Thema dieses Satzes einen neuen Anfang macht. An die Tonwiederholung des Hauptthema Endes anknüpfend wird Erwartung artikuliert, ehe plötzlich ein neuer Raum E-Dur von Astur aus betreten wird. Es klingt fast wie gewaltsame Befreiung aus der Verstrickung in die Erinnerung. Das Thema, das nun als zweites Thema dieses Satzes erklingt, wirkt zwar anfangs initiativ, frisch und macht sich auf die Fahrt. Aber es ist nicht unabhängig vom ersten Thema dieses Satzes, das zeigt schon sein Terzfallende. Immerhin weht nun aber ein ganz anderer Wind und wir haben eine andere Strömung. Vielleicht aber ist auch dieser neue Impuls mehr einer an der Oberfläche. Denn darunter könnte sich durchaus eine Rückbeziehung zum ersten Satz verbergen. Die Linie ließe sich nämlich als variierter Rücklauf der ursprünglichen Themalinie aus dem ersten Satz deuten. Ganz offensichtlich war die Weiterführung dieser neuen Melodie etwa so geplant. Aber hier schieben sich nun zwei Takte dazwischen. Sie verzögern, hemmen, brechen den neuen Impuls. Ebenso auch bei der Wiederholung der Episode in H-Dur. Tatsächlich heißt die Stelle nämlich: Es wirken also hier sehr deutlich zwei gegensätzliche Charaktere ineinander. Ein vorantreibender Impuls und eine Gegenkraft, die immer wieder diesen Impuls aufhalten möchte. Besonders deutlich wird das am Ende, wo nun neben melodischen auch noch harmonische Kräfte ins Spiel kommen. In einiger Entschlossenheit wird eine Kadenz in H-Dur unternommen, aber zugleich erfolgt der Widerspruch aus dem S-Dur-Raum, eigentlich aus Dis-Dur heraus. Und so geht es hin und her. Dieser Es-Dur-Raum nun ist dem ursprünglichen As-Dur dieses Satzes ja ganz benachbart, seine Dominante nämlich, wirkt aber hier doch nicht als etwas Wiederkehrendes, Gewohntes, sondern im Gegenteil als etwas völlig Neues. So kann man an dieser Stelle harmonisch nahezu alle Orientierung verlieren. Und so empfand ich diese Stelle zunächst als einen nicht recht geplanten kompositorischen Zufall, ehe ich es entdeckte, dass gerade das ihren Ausdruck präzisiert. Denn man ist gewissermaßen zurückgekehrt und weiß es doch nicht. Diese Erneuerung eines schon vorher betretenen musikalischen Raumes, dieses Neue des Alten, Verfremdung der Tonart, in der die Musik dieses Satzes doch eigentlich zu Hause ist, das ist Schuberts großes Geheimnis. Bei keinem anderen Komponisten finden wir diesen dialektischen Klang neu-alt, alt-neu, so ausgeprägt wie bei ihm. Ich denke, dass die ganze Bedeutung Schubertscher Harmonik bis heute noch unerschlossen ist, weil man solche Stellen zu leicht als sogenannte subjektive Kühnheiten missversteht. In Wirklichkeit erscheint wohl etwas Objektives. Nicht nur ist von nun an einer Tonart nicht mehr zu trauen, weil sie jederzeit nach Moll oder in andere Tonarten umzuschlagen droht, sondern die Tonart selbst befindet sich in einer Identitätskrise. Man kann fragen, ist denn Es-Dur wirklich Es-Dur? Hinter dem umgrenzten Raum erscheint das Grenzenlose. So wie freundliche Landschaft, Mühle und Bach im Müllerin-Zyklus nur Kulissen vor dem Bewusstsein des Verlorenseins sind. Wenn nun in diesem Satz, in diesem Es-Dur, als drittes Thema dieses Satzes, ein munteres Scherzando anhebt, so hat das einen seltsam rätselhaften Klang. Die Munterkeit hat gleichsam doppelten Boden. Hören Sie nach diesen Schwanken zwischen H und S oder Dis nun dieses dritte Thema. Im Ganzen wird in diesem dritten Thema der Versuch deutlich, ein unbefangenes, leichtes Scherzando zu erreichen. Vielleicht steht hier der zweite Satz von Beethovens 8. Symphonie irgendwie im Hintergrund. Aber außer durch den dialektischen Klang der Tonart, von dem wir eben sprachen, kann sich auch dieses Thema nicht wirklich aus dem Bann des ersten Themas dieses Satzes und damit vom ersten Satz lösen. Das dritte Thema ist ja eine Art Variation vom Ende des Anfangsthemas in diesem Satz. Das dritte Thema wird außerordentlich wirkungsvoll in kontrapunktisch imitierendem Stil in Szene gesetzt und holzbläserartig instrumentiert, was sehr deutlich im Klavierklang erscheinen sollte. Aber wiederum wird es durch einen Gegenimpuls an der freien Entfaltung verhindert. Plötzlich ist es, als käme ihm seine Vitalität jählings abhanden. Es hält inne, wiederholt sich leer und bleibt stehen. Wie vorher aus dem Bereich der Kreuztonart der B-Tonartenbereich erreicht wurde, H-Dur, S-Dur, so nun umgekehrt aus S-Dur die Kreuztonart A-Dur. Und jetzt hört man viermal nacheinander Rufe, die, ohne direkte Varianten zu sein, doch die großen Räume des ersten Satzes beschwören, auch dynamisch. Dem Pianissimo ferne tritt das Fortissimo Nähe unvermittelt und sehr dramatisch gegenüber. In diesem Satz gibt es nur einen in seinem Charakter unangefochtenen Ablauf, nämlich das sich erinnernde, dem Vergangenen nachhängende erste Thema. Die beiden anderen, der Gegenwart zugewandten oder sogar zukunftsfreudigen Themen, werden von Gegenkräften durchkreuzt, partiell sogar verstört. Nur schwer entringt sich neue Initiative jenem Bann, der vom ersten Satz auszugehen scheint. Je mehr sich die musikalischen Gedanken von ihm abkehren, umso stärker scheint seine Macht zu sein. Bewegungen des Vorwärtsschreitens und des Zurückblickens verschränken sich eindrucksvoll. Harmonisch verändert, aber strukturell fast gleich, kehrt dann, ohne Durchführung, alles in diesem Andante bisher Gehörte als Reprise wieder. Die Harmonik ist zum Teil so verändert, dass zum Beispiel im zweiten Thema, das ja als Rücklaufsform des Ursprungsthemas aus dem ersten Satz gedeutet wurde, auch die ursprüngliche Tonart des ersten Satzes, C-Dur, erscheint. Statt dass irgendwelche Teile gerafft würden, wie bei Beethoven, werden im Gegenteil Überleitungen genau beibehalten und sogar noch erweitert. Die Wiederkehr großer Formteile bei Schubert wirkt zuweilen, als gäbe der Komponist den Forderungen des Schemas umstandslos nach. Es wird wiederholt, weil die Form es so will. Es ist hier aber doch ein merkwürdiger Widerspruch. In den kleinen Abläufen nämlich, im Periodenbau etwa, mit Vordersatz und Nachsatz, verhält Schuberts Musik sich gerade ausgesprochen unschematisch. Hier gibt es allenthalben Unregelmäßigkeiten, Ausbrüche und Gefährdung, wie wir in diesem Andante sahen. Geschichtlich ist der Kontrast der Regelmäßigkeit im Großen und der irregulären Details wohl so zu deuten, dass zwar bei Schubert die klassische Form noch standhält, ja sogar mit einem gewissen Pathos festgehalten wird, als wolle der Komponist sich gleichsam nichts abhandeln lassen. Aber die innere Architektur ist bereits brüchig, ohne doch schon zum Schumannschen Kaleidoskop nur noch ideell verbundene Einzelheiten auseinanderzufallen. Indessen ist damit über die Bedeutung des für Schubert so charakteristischen Gegensatzes zwischen der Formung im Großen und im Kleinen noch zu wenig gesagt. Das Schematische zeigt ja bei Schubert eine ganz eigentümliche Kraft. Fast eigensinnig steht es als Objektives gegen die anbrandenden, destruktiven Tendenzen im Einzelnen und im Subjektiven. Auch wenn das Schema wankt, bietet es hier noch Halt. Zugleich denkt Schubert nicht zielbestimmt, sondern zyklisch. So kam ihm das Schema von einer anderen Seite entgegen, verkörperte eben das kreishaft Unentrinnbare, was in Schuberts Musik so greifbar ist. Jedoch, wenn auch kreishaft, präsentiert sich das Gleiche doch nicht gleich. In immer neuen Beleuchtungen durch Tonart und Harmonien kehren die Themen wieder, Gegenständen in einer durchwanderten Landschaft ähnlich. Wie die Coda des ersten Satzes nicht nur Rückblick war, sondern etwas Neues artikulierte, so auch die des Andante. Musikalisch ist die Coda eine Ausformung jenes Motivs des Eingedenkens, die Coda lautet. Thank you. Während am Anfang dieser Coda das thematische Kernmotiv sich entwickelt, unten, wird oben zum ersten Mal im Fortissimo und Sforzato ein Eintonmotiv intoniert, an dem sich die Musik wie das Wasser am Wehr staut. Wieder erscheinen hier gleichsam große Ausrufezeichen. Das von unten empordrängende Motiv wird einerseits von den Oktaven und zum Teil dissonanten Klängen oben bedroht, andererseits aber auch gerade unterstrichen. Im Ganzen scheint mir der Ausdruck dieser Schlussstelle des zweiten Satzes hier jenen Schlussworten aus dem Lied Kriegers Ahnung verwandt zu sein, Herz, das dein Trost dich nicht verlässt, es droht noch manche Schlacht. Endlich wird die akzentuierte Härte oben überwunden, um mit Bert Brecht zu reden, du verstehst, das Harte unterliegt. Der Satz endet schließlich, und wiederum ist das seine Quintessenz, mit dem groß herausgestellten Motiv des Eingedenkens, das wir auch als Endergebnis des ersten Satzes verstanden. Im ersten Satz hieß es, nach Astur transponiert, oder hier im Andante bildet ein ähnliches Motiv das Ende, nämlich die Abschlussformel. Insgesamt gibt also auch dieser zweite Satz eine Darstellung des Ringens zwischen Utopie, die hier allerdings weniger gegenwärtigen Charakter hat und mehr als Erinnerung erscheint, und Realität, deren Meisterung immer wieder versucht wird, selbst im Scherzando, gleichsam einem nimm's nicht zu schwer. Hören Sie nun den zweiten Satz der vierhändigen C-Dur-Sonate von Schubert ganz. Auf den zweiten Satz von Schuberts Sonate C-Dur für Klavier vierhändig folgt nun, der Tradition entsprechend, das Scherzo, ein Allegro vivace. Hören Sie hier zunächst seinen ersten Teil. Aufs Neue gewahren wir hier den Widerschein Beethovens, man könnte zum Beispiel an das Scherzo der 7. Symphonie denken. Oft ist gesagt worden, dass Schubert in der melodischen Erfindung Beethoven überlegen gewesen sei, bei dem es häufig so etwas wie eine Selbstbewegung des Materials gibt und aus dem geringsten Anlass das Größte entstehen kann. Auch in dieser Hinsicht klingt dies Schubert's Scherzo an Beethoven an. Schöne Melodien suchen wir hier vergeblich. Zudem wirkt die Musik hier, verglichen mit den beiden anderen Sätzen, weniger subjektiv, als kehre sie sich ab von den allzu differenzierten Gefühlen. Die Geste einer etwas gewalttätigen Munterkeit ist deutlich genug. Ähnlich ist die Haltung im vorletzten Winterreisenlied, fliegt der Schnee mir ins Gesicht, schüttel ich ihn herunter. Aber wieder scheint solchem Oberbewusstsein der Musik eine Unterströmung, quasi ihr Unterbewusstsein, zu widerstreiten. Trotz allem Wegwischen wollen von Erinnerungen und anscheinender Abkehr vom Subjektiven ist alles, was hier geschieht, aufs Engste mit der Substanz des ersten Satzes, besonders mit seinem Thema 1, verbunden. Zwei Motive, in der Reihenfolge vertauscht im Vergleich zum ersten Satz, prägen hier die Melodik. Ursprünglich war... das Erste. Dagegen das zweite Motiv im Hauptthema des ersten Satzes. Nun werden beide Motive vertauscht. Aus dem zweiten wird hier und aus dem ersten Motiv wird durch Veränderung der Oktavlage so ist die gesamte melodische Struktur vielfach auf das erste Thema im ersten Satz bezogen, eine Beobachtung, die nicht nur für diese Sonate gilt. Man hört zum Beispiel überall wieder den Terzfall, den wir schon aus dem ersten Satz kennen. Da Thema 1 im ersten Satz Realität bedeutete, kehrt sich das Scherzo entsprechend von aller Utopie ab. Ursprünglich gingen ja Scherzi aus dem Tanz, und zwar dem entspannten Minuett, hervor. Hier dagegen stößt die Bewegung dauernd auf eine Gegenkraft. Tanz und Kampfcharakter gehen, wie auch bei Beethoven so oft, ineinander. Die Gegenkraft offenbart sich gleich anfangs im ersten Akzent auf dem Auftakt, der den Beginn leicht missverstehen lässt. Die Betonung ist nicht auf 1, sondern hier zuerst auf 3. Diese Gegenkraft tritt aber auch in allen insistierenden langen Noten, speziell in den dissonanten Akzentuierungen wie den folgenden zutage. Mehrfache Versuche, den reinen, entspannten Tanzcharakter doch noch durchzusetzen, scheitern. Und immer wieder wird der Tanz in eine Art Kampfspiel hineingerissen. Aber gegen ein solches, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, spricht das Trio nun seine ganz andere Sprache. Statt vom ersten Thema des ersten Satzes auszugehen, reflektiert es nun auf das zweite. Dieses war ja ursprünglich eine Liedfigur gewesen, die Assoziation von Geborgenheit und Ankunft vermittelte. Aber schon im ersten Satz wurde solche Hoffnung mehr und mehr reduziert. Zuletzt klang jenes Lied im ersten Satz folgendermaßen. Und diese Linie wird im Scherzo-Trio nun fortgesetzt. Nun gibt dieses Thema seine Geschlossenheit preis, so als wenn etwas, was einmal umfriedeter Garten war, wieder zur Wildnis wird. Wir erkennen diese verwehte Figur des zweiten Themas nur noch an ihren Anfangstönen. Rhythmisch und melodisch wird es gleichsam undeutlich, verliert seine Kontur. Abgesehen vom Auftakt schreitet es bloß noch in punktierten Halben, melodisch fast nur noch in Sekunden. Und bei den großen Intervallen, den Septimen, wird ganz ungewiss, ob diese überhaupt gemeint sind oder nicht nur Oktavversetzungen der Sekundgänge. Das Undeutliche wird vom Komponisten hier meisterhaft in höchster Deutlichkeit und Prägnanz artikuliert. Die Piano- und Pianissimo-Vorschriften unterstreichen das Nocturnhafte dieser Stelle. Nur einmal leuchtet, jäh wieder verschwindend ein Forte auf. Dazu tritt aber nun noch die besondere Gestalt, die Gegenkraft im zweiten Klavier annimmt. Was vorher im Scherzo als mannigfache Hemmungen überwunden werden musste, etabliert sich nun unten als synkopisch retardierende Kraft. Und so liegt es wie ein Bann über dem ganzen Trio. Dieses Zerschmelzen des ursprünglichen Liedthemas, man könnte hier wiederum an die Winterreise denken, schmilzt ihr das Herz mir wieder, schmilzt auch ihr Bild dahin. Und die Schwere der Synkopen unten macht dieses Trio zum dunkelsten Augenblick in der ganzen Erzählung dieser Sonate. Und doch ist es dort nicht einfach finster. Allein schon durch die hohen Lagen rechts fällt ein diffuses Licht in diesen Raum. Es ist ungewiss, ob tiefste abendliche Dämmerung herrscht oder ein ungewisser Morgen graut. Solche Zwischentöne beherrschen später gänzlich die Brahmsche Atmosphäre. Das Verhältnis von Brahms zu Schubert ist vermutlich bisher kaum dargestellt worden. Und dann erklingt noch einmal die Reprise des Scherzos. Es wird wörtlich wiederholt. Aber sein Ausdruck ist durch das Auftreten des Trios doch verändert. Seine Intensität wird gesteigert. Er scheint nun als ein leidenschaftliches Trotzdem. Und gleichwohl wächst auch die Energie der Gegenkräfte. Das Vertrauen in die Durchsetzungskraft ist nun nicht mehr ganz ungebrochen. Hören Sie nun den dritten Satz, das Scherzo der vierhändigen C-Dur-Sonate von Franz Schubert im Ganzen. Es spielen Renate Werner und Jürgen Ude.